Nonaginta quinque. Scola. Ludus. Ludi. Die Spielschule. Die Grundschule. Magister. Magistri. Lehrer als Führer. Ludi Magister. Grundschullehrer. Baculus. Bacillus. Auch Bacillum oder Bacilli. Stock, Stab, Stäbchen. Von ist Bacillus abgeleitet und Bakterien, Bazillen. Baculus, Bacillus. Plaga, Plagae. Der Streich, der Schlag. Educere. Aufziehen. Großziehen. Educare. Erziehen, ausbilden. Educatio, educationis, feminin, die Erziehung, education. Pädagogus, Pädagogi, aus dem Griechischen, Knabenbegleiter, Erzieher. Skola, Skola, aus dem Griechischen, die Schule, die höhere Schule, der Lehrvortrag. School. Scholam frequentare. Die Schule besuchen. Discere. Disco. Didici. Lernen. I discre, auswendig lernen. Discipulus, discipuli, der Schüler. Disciplina, disciplinae. Die Erziehung, der Unterricht. Elementum, elementi. Der Grundstoff, der Ursprung, die Grundlage. Element. Littere, littere. Der Buchstabe. Legere, lego. Legi. Lectum, das Lesen, also Lesen. Lectio. Lectionis. Feminin. Das Lesen. Die Lektüre. Auch die Lesung wahrscheinlich, oder? Was Lectio Lectionis ist. Recitare. Vorlesen, vortragen. Recite. Scribere, scribo. Scripsi, scriptum. Schreiben. Scriptum, scripti, das Geschriebene, der Aufsatz, die Schrift, script, scriptura, scripture, Schriftstück, die Schriftart. Computare, rechnen. Vertere, übersetzen, übertragen. Ex graeco in latinum vertere. Aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzen. Interpretis. Interpretis. Maskulin. Der Erklärer, der Dolmetscher. Interpreter. Interpretis, interpretis, maskulin. Interpretari, deponens. Einen Ausdruck verständlich machen, erklären, dolmetschen, übersetzen. To interpret. Sich etwas erklären. Praeceptor, praeceptoris. Maskulin. Der Lehrer, ein Anweisungen gebender Lehrer. Geleitet von Praecipere. Rudis, rude. Kurz mal. Rudis, rude. Roh, ungebildet. Rude. Erodiere. Unterrichten, bilden. Eruditus. Erudita. Erudito. Gebildet, kenntnisreich. Institure. Institu. Institui. Institutum. Ausbilden, unterweisen. Institute. Institutio, institutionis, feminin, der Unterricht, die Unterweisung, das Institut, die Erziehungsanstalt, aber auch einrichten oder die Einrichtung, oft mit erzieherischem Ausbildungshintergrund. Auch eine Schlachtreihe aufstellen, ausbilden, unterweisen. Docere, docio, docui, doctum. Lehren, belehren. Doctrina, doctrina, die Belehrung, wissenschaftlicher Unterricht, Doctrine, Lehrmeinung, Doctus, Doctor, Doctum, gelehrt, gebildet. Instruere, instro, instruxi, instructum, mit Kenntnissen ausrüsten, imbuere, imbur, imbui, imbutum, erfüllen mit, einführen in, animum honestis artibus imbuere. Animum honestis artibus imbure. In die edlen Künste einführen. Documentum, documenti. Abgeleitet von docere. Lehre, das Beispiel, der Beweis. Document. Exemplar. Exemplaris. Neutrum. Das Beispiel, das Vorbild. Example. Exemplum, exempli, ebenso Beispiel, Vorbild. Exemplo esse, als Beispiel dienen, Beispiel sein. Mendum, mendi, versehen, Fehler. Im Schreiben und Sprechen. Errare. Sich irren, fehlen. To err. Error. Erroris. Maskulin. Der Irrtum, die irrige Auffassung, Erratum, Errati, der Irrtum, der Fehler. Corrigere, corrigo. Corrigere, corrigere, corrigo. Correxi, correctum. Richtig machen, berichtigen. Correct.